Es war aber nahe das Fest der süßen Brot, das da Ostern heißet. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachteten, wie sie ihn töteten und furchten sich vor dem Volke. Es war aber der Satanas gefahren in den Judas, genannt Iskariot, der war aus der Zahl der Zwölfe, und er ging hin und redet mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten, wie er ihn wollte ihnen überantworten.